Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Titel 96.0 am Mikrofon ist Ortrun Gutke. Rádio Mama Terra, na TID 96.0 Hamburgo, no microfone Marcos Romão e Ortrun Gutke. Thank you. Thank you. Thank you.